Test 3, Teil 3. Du hörst 5 kurze Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Wähle bei den Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgabe 11. Aufgabe 11. Guten Tag, was hättest du denn gern? Ich hätte gern einen Traubensaft. Oh, das tut mir leid, ich habe keinen Traubensaft mehr. Möchtest du vielleicht einen Orangensaft? Nein, danke. Haben Sie vielleicht einen Apfelsaft? Ja, Apfelsaft habe ich noch. Die Flasche 59 Cent. Prima, danke schön.